Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Wenn das Zeilenende anmoderiert, heißt das, dass es Jahresrückblickzeit ist. Wir blicken zurück auf den April des Jahres des Herrn 2024. Und ich darf heute als Experten für den April 2024 an meiner Seite begrüßen den Aushilfs-Jedi. Glück auf, willkommen und natürlich die wunderbare Anmoderation vom Zeilenende. Wir sprechen heute über den April und ich habe den 7. April. Oh, und ich habe mir kein Datum notiert. Das heißt, dass du anfangen darfst. Lass mich raten, die FDP hat den ganzen Monat durchgängig. Lass dich überraschen. Aber erzähl uns doch, was hast du uns mitgebracht? Okay, wir sprechen über Mosambik. Weißt du, wo das ist? Mosambik liegt im Süden Afrikas. Das ist, wenn ich mich nicht sehr irre, quasi der Küstenstreifen gegenüber von Madagaskar. Genau, also es ist im Südosten. Ja, das habe ich ja quasi gesagt. Ja, es gibt auch einen Südwesten bei Afrika. Der Kontinent hat beide Seiten. Ja, aber Madagaskar ist halt auf der rechten Seite. Hast du Madagaskar gerade rechts genannt? Nein, ich habe nur gesagt, dass es auf der rechten Seite ist. Weißt du, wie die Hauptstadt von Madagaskar heißt? Antananarivo. Und ich weiß auch, genau, dass wir die Pest an Bord hatten damals, als wir vor Antananarivo gelegen hatten. Gut, also wir sprechen über Nampula, Mosambik. Beim Untergang eines mit 130 Personen statt maximal 100 überfüllten, nicht für den Personentransport konzipierten Fischerbootes in der Nacht auf Sonntag kommen in der Provinz Nampula mindestens 91 Menschen ums Leben. Sie waren auf der Flucht vor einer Cholera-Epidemie in der Region Lunga zur Ilha de Mosambik. Also da sind quasi 130 Leute auf einem Schiffchen gewesen, das maximal 100 fassen durfte, und davon sind 91 gestorben. Und die wollten aber eigentlich gar nicht sterben, weil die quasi an der Cholera-Epidemie nicht teilnehmen wollten. Mhm. Ja. Das ist bedauerlich. Ich stelle mir jetzt da gerade eine Frage. Und zwar, wir hatten doch diese komische Atemwegskrankheit. Ja. Die Krankheit, deren Name nicht genannt werden darf. Genau. Gäbe es nicht eine Möglichkeit, auch gegen Cholera so ein bisschen aktiv zu werden, wenn da wohl irgendwas Problematisches unterwegs ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen in Mosambik? Also du kennst dich da ja so ein bisschen besser aus. Du scheinst ja immerhin auch Madagaskar so gut zu kennen. Ja. Also da werde ich mal einhaken. Das interessiert mich. Ja, channelst du gerade deinen inneren Markus Lanz? Ja, genau. Verrat mir mal, wie muss ich mir das vorstellen? Und abgesehen davon, 130 Personen, also ich habe schon gestaunt, dass das 91 Tote auf einmal dann doch in so einer Nachrichtensammlung auftauchen, weil 91 Tote einfach mal so irgendwo am Arsch der Heide. Mhm. Ist das wirklich relevant? Ich meine, in so einer Cholera-Epidemie sterben ja ständig Leute. Stell mal vor, irgendwo wäre ein Reisebus in Österreich von der Straße abgekommen, weil der Busfahrer zu besoffen war und hinten drin 130 Corona-Kranke aus Ischgl heimgefahren hätte. Wäre das in den Nachrichten gestanden bei uns? Das wäre als nationale Tragödie wahrscheinlich durchgegangen. Ja, in Österreich, aber bei uns doch nicht. Naja, auch in Deutschland, weil den Bus, den braucht man hier ja für den Schienenersatzverkehr eigentlich. Wenn da Corona-Kranke drin sitzen, nicht. Dann kann doch, ja, da hilft doch Lüften gegen. Ach so. Hatten wir doch geklärt. Ich weiß nicht, ob mich tatsächlich nicht am meisten die Tatsache verstört, dass es da offenbar eine Cholera-Epidemie gab. Und das wäre jetzt so meine zweite Frage gewesen. Hast du denn irgendwas von der Cholera-Epidemie mitbekommen? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das Thema Cholera mittlerweile einigermaßen im Griff wäre, weil Cholera ja bekanntermaßen durch gute Hygiene ganz gut eingedämmt werden könnte. Etwas, was wir nicht erst seit Corona wissen. Und tatsächlich was mit verunreinigtem Trinkwasser und verunreinigter Nahrung zu tun hat. Ich dachte, die haben da Hungersnot. Genau, ich dachte eigentlich auch, von den drei großen Seuchen, Cholera, Lepra und von der Alpra, ist eigentlich nur noch von der Alpra übrig. Ja, ich dachte es auch, aber naja, offenbar müssen wir uns auch mit Cholera jetzt wieder rumärgern. Aber gut, also wie gesagt, 91 Tote. Mhm. Das ist tatsächlich eine Hausnummer, wenn man mal bedenkt, wie viele Menschen so bei anderen Sachen sterben. 91 ist da schon recht viel. Ich glaube, so ein handelsübliches School-Shooting in den USA schafft keine 91. Genau. Und da, wie gesagt, das war ja nur ein Boot, das da untergegangen ist. Richtig. In dem Fall muss man dazu sagen, der TÜV Süd hat es natürlich nicht geprüft. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Es war ja nicht für Menschen zugelassen überhaupt. Naja, aber der TÜV Süd hätte da ja auch mal prüfen können, wie viele Menschen da dann im Notfall. Ja, also verrückt. Na gut, sprechen wir über andere unerfreuliche Dinge. Okay. Im April 2024 begab es sich nämlich, dass der Bundestag die Einführung von Bezahlkarten für Geflüchtete beschloss. Und gleichzeitig unterließ er es, Maßnahmen zu ergreifen, die Akzeptanz von Kartenzahlungen zu verbessern. Das könnte man jetzt wohltemperierte Grausamkeit nennen, um den großen Philosophen Bernd Höcke einmal zu zitieren. Da man hier jetzt dessen Geschäft erledigt, kann man das auch als Zerstörung der Demokratie begreifen. Was hat denn die FDP während der Zeit gemacht? Die FDP in der Zeit hat die Ampelregierung absichtsvoll und planmäßig sabotiert. Man könnte meinen, sie haben auf einen D-Day hingearbeitet. Ja, aber man weiß es nicht so genau. Aber muss ich das mal veranschaulichen. Deutschland, das Land des passiv-aggressiven keine Kartenzahlung oder Kartenzahlung erst ab 50 Euro, setzt darauf, dass geflüchtete Menschen sich in Deutschland mit Kartenzahlung durch den Alltag manövrieren können. Ja, so muss das laufen. Das hätte sich die AfD so ausdenken können. Ich war letztes Jahr kurz vor Weihnachten waren wir noch Mittagessen. Mhm. Und wir waren in so einer kleinen ausgewählten Metzgerei. Und die haben immer so ein paar Gerichte, so ein paar Warmgerichte. Ja. Und wir waren da so lass es 10 nach 12 sein, waren wir dort. Und dann gucke ich so auf die Karte und sage, ich hätte gern das. Dann sagt sie, haben wir nicht. In klassisch freundlich sächsischem Service-Deutsch. Ja. Also die These, dass im Service in Sachsen alle sehr freundlich sind, ist damit nochmal widerlegt. Also es gibt einfach so herrlich viele Beispiele. Und ich meine dann, ich vermute, es ist einfacher, wenn sie mir verrät, was es noch gibt von der Karte. Weil sie meinte, da muss man früher kommen. Ich so, 10 nach 12? Hm. Ja, manche kommen schon um 10.30 Uhr, wo ich mir dachte, okay, cool. Also manche kommen schon um 10.30 Uhr, um ihre Mittagspause zu vollziehen. Mhm. Da habe ich mir fast gedacht, naja, Sachsen-Anhalt ist ja direkt nebenan, Land der Frühaufsteher. Aber ja, diese Dame sagte dann auch in der Kasse auch, Auflege bitte. Nicht so, ich habe hier eine Farbenshow. Also da war wirklich auf dem Display des Zahlungsgerätes mal blau, mal grün, mal rot, mal blau, mal grün, mal rot zu sehen. Also so eine Farbenshow. Mhm. Aber nichts, wo irgendwie jetzt hier auflegen oder sowas. Sie so, ja, sie müssen nochmal auflegen. Ich so, ich sehe immer noch nur eine Farbenshow. Dann kam eine Kollegin, dreht dann das Gerät rum und sieht, okay. Aber und dann sagt mir die Dame so, ja, es ist wohl keine Kartenzahlung möglich. Das heißt, es gibt Läden, in denen sogar kurzzeitig mal einfach die Kartenzahlung ausfallen kann. Und das Schöne war, das im Kontext zu Hammernet war dann doppelt und dreifach irgendwie. Ja. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass ein geflüchteter Mensch sich gut integrieren möchte und in diese Metzgerei geht und ein Pfund Thüringer Met beispielsweise verlangt und würde das gerne mit seiner Bezahlkarte bezahlen. Das ist der gute Wille scheitert wieder an deutscher Gesetzgebung. Genau. Ja, gut, der kann ja nur mit Bezahlkarte bezahlen. Ja, ja, also. ja, ja, Ja, und er wollte sich integrieren, ne? Hat das mit dem Sachsen-Thüringer da noch nicht so ganz hinbekommen, aber naja, also der Wille zählt ja. Und da wird dann Integration aktiv verhindert. Ja, ich muss ja immer dazu sagen, es gibt hier irgendwie, also das Hack-System ist mir noch nicht so ganz begrifflich, weil wenn du natürlich in den Supermarkt gehst und da irgendwo Hackfleisch, so klassisch Hackfleisch, so abgepacktes, so Rewe-Hackfleisch oder was, dann kriegst du immer Hackfleisch. Aber es gibt hier irgendwie auch Läden, da wo du einfach nur hingehst und sagst, du hättest gern Hackfleisch, aber das ist in dem Fall dann, oder nee, genau, du hättest gern gehacktes, aber gehacktes ist in dem Fall nicht Hackfleisch, sondern Hackfleisch gewürzt bereits. Verrückt. Das heißt, ich hätte gern 500 Gramm gehacktes, heißt, du zahlst die Gewürze schon mit. Also quasi weniger Fleisch. Also man soll ja auch weniger Fleisch essen, das ist ja besser für die Gesundheit. Genau. Und wenn du dann noch Kräuter hast, die irgendwie von Cadmium oder sonst irgendwas, also Grenzwerte müssen ja bei manchen Sachen eingehalten werden. Wenn du Kräuter hast, die in den Cadmium drin ist oder Salz oder Pfeffer oder sowas, ja. Ja. Dann hast du da noch Schwermetalle möglicherweise drin. Ja. Verrückt. Es ist schwer zu glauben, aber damit ist der April auch schon beendet. Genau. Und wir sehen uns im Mai wieder. Tschüssing!